Das Gericht erörtert nunmehr den Streitfall Kybernetics Company contra Harry Jones. Sind die Parteien anwesend? Ja, Herr Richter. Sie vertreten die Belange... Ich bin der juristische Bevollmächtigte der Firma Kybernetics Company, Herr Richter. Und wo ist der Beklagte? Hier bin ich, Herr Richter. Würden Sie Ihre Personalien angeben? Gern, Herr Richter. Ich heiße Harry Jones, geboren am 6. April 1917 in New York. Ein Wort zur Hauptsache, Herr Richter. Der Beklagte spricht die Unwahrheit. Er ist durchaus nicht geboren. Bitte, hier meine Geburtsurkunde. Und im Saal ist mein Bruder, er kann Das ist alles... nicht Ihre Urkunde und dieses Individuum ist nicht Ihr Bruder. Wessen sonst? Ihre vielleicht? Nur bitte um Ruhe. Herr Bevollmächtigter, gedulden Sie sich ein wenig. Nun, Herr Jones. Mein seliger Vater, Lexington Jones, hatte eine Autowerkstätte und impfte mir die Leidenschaft zu diesem Beruf ein. Als 17-Jähriger nahm ich erstmals an einem Autorennen teil. Seither startete ich berufsmäßig 87 Mal und habe bis heute 16 erste Plätze errungen, 21 zweite. Danke, diese Einzelheiten sind für den Fall unwesentlich. Danke, habe ich gesagt. Und einen silbernen Kranz. Da, er hat sich verklemmt. Darauf können Sie lange warten. Aber bitte um Ruhe. Haben Sie einen Rechtsvertreter? Nein, ich verteidige mich selbst. Meine Sache ist so lauter wie Kristall. Wissen Sie, welche Forderungen die Kybernetics Company Ihnen gegenüber geltend macht? Ich weiß. Ich bin das Opfer der schurkischen Tätigkeit tückischer Finanzhaie. Danke. Herr Bevollmächtigter Jenkins, würden Sie dem Gericht den Gegenstand der Klage darlegen? Sehr wohl, Herr Richter. Vor 2 Jahren erlitt der Beklagte bei einem Autorennen in der Nähe von Chicago einen Unfall und verlor ein Bein. Damals wandte er sich an unsere Firma. Die Kybernetics Company erzeugt bekanntlich Arm- und Beinprothesen, Kunstnieren, Kunstherzen und andere Ersatzorgane. Ja, der Beklagte bezog gegen Teilzahlung eine linke Beinprothese und hinterlegte die erste Rate. 4 Monate später wandte er sich neuerlich an uns. Diesmal bestellte er Prothesen 2 Arme, eines Brustkorbs und eines Genicks. Quatsch! Das Genick, das war im Frühling nach dem Bergrennen. Unterbrechen Sie nicht. Nach dieser 2. Transaktion belief sich die Verschuldung des Beklagten an die Firma auf $2,967. Nach weiteren 5 Monaten wandte sich namens des Beklagten dessen Bruder an uns. Der Beklagte weilte damals im Monte Rosa Krankenhaus bei New York. Der neuen Bestellung gemäß lieferte die Firma nach Erhalt einer Anzahlung eine Reihe von Prothesen, deren Einzelaufzählung bei den Akten liegt. Dort figuriert unter anderem als Ersatz für eine Großhirnhalbkugel ein Elektronengehirn Marke Geniox zum Preis von $26,500. Hohes Gericht, ich bitte die Tatsache zu beachten, dass der Beklagte bei uns die Luxusausführung des Geniox bestellt hat. Mit Stahlröhren, farbentreuer Traumbildanlage, Stimmungsentstörer und Sorgendämpfer. Obwohl dies die finanziellen Möglichkeiten des Beklagten klar überstieg. Freilich, das täte euch so passen, wenn ich jetzt mit eurem Serienkleinsthirn herumholpern müsste. Bitte um Ruhe. Dass der Beklagte in der bewussten, böswilligen Absicht handelte, der Firma die bezogenen Teile nicht zu bezahlen, davon zeugt auch die Tatsache, dass er bei uns keine gewöhnliche Armprothese bestellte, sondern eine Spezialprothese mit eingebauter Schweizer Uhr Marke Schaffhausen mit 18 Steinen. Als die Schuld des Beklagten auf $29,863 angestiegen war, klagten wir auf Rückgabe aller bezogenen Prothesen. Jedoch das Staatsgericht wies unsere Klage mit der Begründung ab, dass ihn der Entzug der Prothesen um das weitere Dasein gebracht hätte. Zu jener Zeit war nämlich von dem ehemaligen Mr. Jones nur noch die eine Gehirnhälfte übrig. Was heißt ehemaliger Jones? Wirst du von der Firma für Schimpfwörter bezahlt? Prozessverpfuscher. Bitte um Ruhe. Wenn Sie die klagende Partei nochmals beleidigen, Mr. Jones, dann werde ich Sie mit einer Geldbuße bestrafen. Aber er beleidigt doch nicht. In diesem Zustand, das heißt verschuldet und prothesenbestückt bis über beide Ohren, bei der Kybernetics Company, die ihm so viel Güte bezeigt und ihm im Nu alle seine Wünsche erfüllt hat, begann der Beklagte öffentlich nach allen Seiten unsere Erzeugnisse anzuschwärzen und über ihre Qualität zu meckern. Na bitte, dies hielt ihn jedoch nicht davon ab, nach 3 weiteren Monaten bei uns vorzusprechen. Er klagte über eine Reihe von Beschwerden und Gebrechen, die sich, wie unsere Experten feststellten, daraus ergaben, dass sich seine alte Hirnhalbkugel in der neuen, sozusagen zur Gesamtprothese gewordenen Umgebung nicht wohlfühlte. Aus Menschenfreundlichkeit ließ sich die Firma nochmals herbei, die Bitte des Beklagten zu erfüllen und ihn ganz zu genialisieren. Das heißt, seinen eigenen alten Gehirnteil durch einen genauen Zwilling des bereits eingebauten Apparats Marke Geniox Luxus zu ersetzen. Mr. Jones, für diese neue Forderung stellt uns der Beklagte Wechsel auf die Summe von $26,950 aus, wovon er bis heute lediglich $232.18 bezahlt hat. In Anbetracht des geschilderten Sachverhalts, hohes Gericht. Der Beklagte sucht mir böswillig das Reden zu erschweren, indem er mich mit allerlei Gezisch, Gezwitscher und Geknirsch übertönt. Hohes Gericht, ich bitte ihn zu vermahnen. Herr Jones. Das bin nicht ich, das ist mein Geniox. Der macht das immer, wenn ich intensiv denke. Bin ich etwa für die Kybernetics Company verantwortlich? Das Hohe Gericht kann Herrn Präsidenten Donovan vermahnen für diese Pfuscharbeit. Hohes Gericht, dem geschilderten Sachverhalt entsprechend, ersucht die Firma das Gericht, ihrer Forderung stattzugeben und ihr die vollen Eigentumsrechte an dem von ihr hergestellten, hier im Gerichtssaal befindlichen, eigenmächtig aufmuckenden Prothesengefüge zuzuerkennen, das sich unrechtmäßig für Harry Jones ausgibt. So eine Frechheit. Und wo ist Jones? Ihrer Ansicht nach, wenn nicht hier? Hier im Saal ist Jones nicht. Denn die irdischen Überreste dieses bekannten Rennchampions ruhen verstreut an verschiedenen Autobahnen in ganz Amerika. Durch ein Gerichtsurteil zu unseren Gunsten wird demnach keine physische Person geschädigt, da die Firma nur das in Besitz nehmen wird, was von der Nylonhülle bis zum letzten Schräubchen rechtens ihr gehört. Freilich, in Stücke wollen mich die zerlegen. In Prothesen. Was wir mit unserem Eigentum tun, geht Sie nicht an. Herr Präsident, ich ersuche Sie, höflichst Ruhe zu bewahren. Danke, Herr Bevollmächtigter. Was haben Sie zu sagen, Mr. Jones? Herr Richter, zu der Hauptsache möchte ich noch bemerken, dass der Beklagte im Grunde genommen gar kein Beklagter ist, sondern ein materieller Gegenstand, der behauptet, sich selbst zu gehören. Da er jedoch in Wirklichkeit nicht lebt... Sie, kommen Sie mal rüber zu mir, dann zeige ich Ihnen, ob ich lebe oder nicht. Das ist also wirklich ein sehr, sehr merkwürdiger Fall. Herr Bevollmächtigter, diese Frage der Belebtheit bzw. Unbelebtheit des Beklagten lasse ich vorläufig in der Schwebe bis zum Ergehen des Urteils, da andernfalls der normale Gang des Verfahrens erschwert würde. Sie haben jetzt das Wort, Mr. Jones. Hohes Gericht und ihr Bürger der Vereinigten Staaten, ihr die schurkischen Anschläge eines Großkonzerns auf das Leben einer freien, denkenden Persönlichkeit vor euch seht. Bitte, bitte nur zum Gericht zu sprechen. Sie sind ja nicht bei einer Demonstration. Sehr wohl, Herr Richter. Die Sache steht so. Ich habe von der Firma Kybernetics wirklich ein paar Prothesen bezogen. Ein paar Prothesen? Das soll wohl ein bisschen sein. Hohes Gericht, bitte diesen Herrn zur Ordnung zu rufen. Also, ich habe diese Prothesen bezogen. Schweigen wir davon, dass ständig, ob ich gehe oder sitze, esse oder schlafe, in meinem Kopf etwas brummt, sodass ich in ein Einzelzimmer übersiedeln musste, weil ich nachts meinen Bruder aufgeweckt habe. Schweigen wir davon, dass ich durch diese gepriesenen Genioxen die einfach Umarbeitungen ausrangierter Rechenmaschinen sind, in Zählsucht verfallen bin, so dass ich fortwährend alles zählen muss. Katzen und Glatzen und Pfähle und Leute auf der Straße und weiß Gott, was sonst noch alles. Darüber werde ich mich nicht verbreiten. Jedenfalls hatte ich die redliche Absicht, alle Forderungen zu begleichen. Aber zu Geld kann ich nur dadurch kommen, dass ich Rennen gewinne. Indessen hatte ich eine Pechsträhne, verfiel in Depressionen, verlor den Kopf und... Der Beklagte gibt selbst zu, dass er den Kopf verloren hat. Bitte dies zu beachten, hohes Gericht. Sie unterbrechen Sie mich nicht. Ich habe das in anderem Sinne gesagt. Ich verlor den Kopf, begann an der Börse zu spielen, verspielte und musste Schulden machen. Dabei fühlte ich mich hundeelend, hatte dauernd das Reißen im linken Bein und Funken vor den Augen und dazu allerlei idiotische Träume von Nähmaschinen oder von Wirk- oder Kuliermaschinen. Ich ließ mich von Psychoanalytikern behandeln und sie fanden bei mir einen Ödipuskomplex. Meine Mutter hat nämlich auf der Maschine genäht, als ich ein Kind war. Und damals, als ich so geschwächt war und mich kaum regen konnte, da begann mich die Firma vor die Gerichte zu schleifen. Die Zeitungen schrieben darüber und infolge der böswilligen Verleumdungen hat die Methodistengemeinde, ich bin nämlich Methodist, die Pforten der Kirche vor mir verschlossen. Und? Sie beklagen sich darüber? Ja, glauben Sie etwa an ein Jenseits? Daran glaube ich. Und was kümmert das Sie? Das kümmert mich sehr viel, denn Mr. Harry Jones verweilt derzeit bereits im Jenseits. Sie aber sind ein gewöhnlicher Usurpator. Sie? Hüten Sie Ihr Mund. Ich bitte die Parteien, Ruhe zu bewahren. Hohes Gericht, als ich mich in so drückenden Verhältnissen befand, verklagte mich die Firma. Und als das Gericht ihre unverschämten Ansprüche abgewiesen hatte, da sprach ein finsterer Typ bei mir vor, ein gewisser Goas, den mir Präsident Donovan in die Quere schickte. Aber damals wusste ich das nicht. Dieser Goas stellte sich mir als Elektromonteur vor. Er sagte mir, gegen alle meine Beschwerden, gegen alles Reißen und Funkensprühen helfe nur eines, ich müsse mich vollauf genialisieren lassen. In meinem damaligen Gesundheitszustand konnte ich an Autorennen nicht einmal denken. Was hätte ich also tun sollen? Ich stimmte zu, hohes Gericht, und tags darauf führte mich Goas in die Montierabteilung der Kybernetics. Das heißt, man hat Ihnen das herausgenommen? Aber ja. Und dafür das eingesetzt? Aber ja. Nur verstand ich damals nicht, warum die mir das so bereitwillig machten, zu günstigen Bedingungen, gegen langfristige Abzahlung. Aber jetzt weiß ich schon genau Bescheid, hohes Gericht. Ich sollte diese alte Halbkugel loswerden. Das wollten die ja. Denn vorher hat das Gericht ihre Forderungen mit der Begründung abgewiesen, dass dieser arme Bruchteil meines alten Kopfes nicht aus eigenem hätte weiter vegetieren können, wenn man mir alles Übrige weggenommen hätte. Also hat ihnen das Gericht nichts zuerkannt. Deshalb wollten sie meine Naivität und die durch das Geschehene hervorgerufene Schwächung der Verstandeskräfte ausnutzen und schickten mir diesen Goas in die Quere, damit ich selbst der Entfernung dieses alten Bruchstückes zustimmen und ihnen so in die Netze ihrer teuflischen Pläne gehen sollte. Aber dieser Irrwitz steht zum Glück auf tönernen Füßen. Denn bitte zu erwägen, hohes Gericht, was sind die Argumente der Firma denn wert? Die sagen, sie hätten ein Recht auf meine Person. Worauf soll das beruhen? Gesetzt, dass jemand auf Kredit bei einem Gemischtwarenhändler Nahrungsmittel einkauft. Mehl, Zucker, Fleisch und so weiter. Und nach einiger Zeit geht dieser Gemischtwarenhändler vor Gericht und fordert, man solle ihm den Schuldner als Eigentum übergeben. Denn wie wir aus der Medizin wissen, werden im Zuge des Stoffwechsels die Körpersubstanzen fortwährend durch Nahrungsmittel ersetzt, sodass nach einigen Monaten der ganze Schuldner samt Kopf, Leber, Armen und Beinen aus dem Fett, dem Eiweiß, den Eiern und Kohlenhydraten besteht, die ihm dieser Gemischtwarenhändler auf Kredit verkauft hat. Nun, würde irgendein Gericht auf der Welt die Ansprüche dieses Gemischtwarenhändlers anerkennen? Leben wir im Mittelalter, wo Shylock ein Pfund von lebendigem Fleisch seines Schuldners forderte? Hier haben wir eine analoge Situation. Ich bin der Renn-Champion namens Harry Jones und keine Maschine. Gar nicht wahr. Eine Maschine sind Sie. Ach ja? Ja, gegen wen klagt denn dann eigentlich die Firma? An welcher Adresse richtet sich die Ladung? An die irgendeiner Maschine oder an die meinige? An Mr. Jones. Herr Richter, bitte, würden Sie vielleicht diese Frage klarstellen? Die Ladung lautet auf Harry Jones, New York, 44. Avenue. Hören Sie, Mr. Donovan. Herr Richter, gestatten Sie bitte, dass ich außerdem noch eine Frage zum Verfahren selbst stelle. Sieht das Gesetz der Vereinigten Staaten überhaupt vor, dass man eine Maschine gerichtlich belangen kann? Zum Beispiel vor Gericht laden, klagen? Nein, das sieht das Gesetz nicht vor. Dann ist ja alles ganz einfach. Entweder ich bin eine Maschine, dann darf diese Verhandlung gar nicht stattfinden, da eine Maschine in einem Gerichtsverfahren nicht Partei sein darf, oder ich bin keine Maschine, sondern eine Person und was für Rechte auf mich beansprucht dann irgendeine Firma? Soll ich vielleicht Ihr Sklave sein? Will Mr. Donovan Sklavenhalter werden? Das nennt sich Unverfrorenheit. Aber trotz allem, fein haben wir Sie genialisiert, was? Einen Schmarrn haben Sie, Hohes Gericht. Von den Methoden, wie die Firma sie anwendet, kann die Tatsache zeugen, dass damals, als ich krank und notdürftig zusammengeschraubt das Spital verließ und an den Strand ging, um frische Luft zu schöpfen, auf einmal die Leute in Mengen hinter mir herliefen. Denn wie sich herausstellte, waren auf meinem Rücken Aufschriften eingeprägt. Made by Kubernetes Company. Das musste ich also auf eigene Kosten herausschneiden und mir Flicken einsetzen lassen. Und jetzt verfolgen mich die. Ja, ein armer Mensch ist immer dem Zorn der Reichen schutzlos ausgesetzt. Meine unvergessliche Mutter und mein unvergesslicher Vater haben mir das immer gesagt. Ihre Mutter und Ihr Vater ist die Kubernetes Company. Na, bitte um Ruhe. Sind Sie zu Ende, Mr. Jones? Nein. Erstens möchte ich betonen, dass die Firma für meinen Unterhalt aufkommen müsste, denn ich habe nichts, wovon ich leben könnte. Der Ausschuss des Motoclubs hat meinen Start bei der Panamericana, das war letzten Monat, für ungültig erklärt, mit der Begründung, mein Wagen sei von einem automatischen, nichtmenschlichen Gerät gelenkt worden. Wer hat mir das eingebrockt? Die da! Die Firma Kubernetes, die dem Motoclub eine verleumderische Schmähschrift gegen mich geschickt hat. Sie nehmen mir mein Brot, also sollen Sie gefälligst für meinen Unterhalt zahlen und mir die nötigen Ersatzteile liefern. Ist es etwa meine Schuld, dass ich dauernd durchbrenne, bald da, bald dort? Und nicht genug daran, bei jedem persönlichen Zusammentreffen beleidigen mich die Angestellten und erst recht die Eigentümer der Firma. Präsident Donovan hat mir angeboten, die Sache gütlich beizulegen. Ich solle mich als Reklamefigur hergeben und 8 Stunden täglich im Schaufenster herumstehen. Als ich ihm sagte, das sei eines Rennfahrers unwürdig und solche Einfälle könne er sich hinten hineinstecken, da antwortete er, dass er bereits mir genug hineingesteckt habe und dies habe ihn $56,000 gekostet. Für diese Beleidigung und für andere ähnliche werde ich die Firma verklagen. Und jetzt bitte ich das Hohe Gericht, meinen Bruder als Zeugen zu hören, da er die Einzelheiten des Falles genau kennt. Herr Richter, ich erhebe Einspruch dagegen, dass der Bruder des Beklagten als Zeuge vernommen werden soll. Und zwar aufgrund der Verwandtschaft? Ja. Ja, und auch nein. Es handelt sich darum, dass der Bruder des Beklagten vorige Woche das Opfer einer Flugzeugkatastrophe wurde. Aha, und da kann er nicht vor Gericht erscheinen. Ich kann. Ich bin hier. Ja, das kann er allerdings, aber es handelt sich darum, dass die Katastrophe für ihn tragisch verlief, dass die Firma im Auftrag der Witwe einen neuen Bruder des Beklagten hergestellt hat. Einen neuen was? Einen neuen Bruder und somit einen neuen Ehemann der ehemaligen Witwe. Ach, so ist das. Na und? Warum kann der Bruder nicht aussagen? Meine Schwägerin hat doch den Kaufpreis bar bezahlt. Bitte um Ruhe. Nur in Anbetracht der Notwendigkeit einer Überprüfung zusätzlicher Umstände durch das Gericht wird die Verhandlung vertagt. Gibt es Sie, Mr. Johns? Eine Groteske von Stanisław Lem. Mit Wolfgang Reichmann, Dieter Borsche, Günther Sauer, Elert Bode und Vadim Glowna. Regie Otto Düben.